Die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel Die stinkende Konfrontationskampagne. Im Kommentar hieß es: Vor kurzem fand in Südkorea die Grundsteinlegung der sogenannten Gedenkhalle für die im Koreakrieg nach Norden entführten statt, die in der Stadt Pasu Bezirk Gyeonggi errichtet wird. Auf der Feier sagte der südkoreanische Vereinigungsminister Hong Yong-pyo, die Frage der im Koreakrieg nach Norden entführten sei eine Frage der Sitte und Moral, die unbedingt zu lösen sei. Auch der Bericht über die Wahrheit über die nach Norden entführten, der durch die Untersuchung in den letzten 5 Jahren abgefasst worden sei, werde man baldigst vervollständigen, damit er eine Aufzeichnung der Geschichte bleibe. Seine Rede ist eine Offenbarung seiner bösen Absicht zur Auseinandersetzung mit dem Norden und eine weitere schwerwiegende politische Provokation, die die TVRK niemals schweigend übergehen lassen wird. Zugleich ist es eine unverzeihliche Beleidigung der freiwilligen Umsiedler nach dem Norden. Bei den Personen, die das südkoreanische Regime als die im Koreakrieg nach Norden entführten bezeichnet, handelt es sich um diejenigen, die während des Vaterländischen Befreiungskrieges in den 1950er Jahren auf der Suche nach der Wahrheit und dem wahren Leben freiwillig in den Norden Koreas gekommen waren. Der größte Entführer und Menschenrechtsverletzer ist eben das südkoreanische Regime. Das Bakunhe-Regime entführte am hellen Tage die TVJK-Bürger wie die 12 jungen Frauen, hält sie an einem völlig isolierten Ort gefangen und begeht ohne Zögern inhumane Missetaten. Solche böse Entführer reden ihrerseits von der Sitte und Moral unter Berufung auf die erfundenen Frage, der im Koreakrieg nach Norden entführten. Das ist ein Gipfel der Unverschämtheit. Die ganze Nation wird dem Bakunhe-Regime, das durch Erfindungen die hinterlistige Anti-TVJK-Kampagne führt, seine extreme Provokation niemals verzeihen.